Sonne, Mond und Sterne. Jetzt. Gail Sam in the Mix. Motherfucking hoes, little boys and girls, can you feel me? Thank you. KSM. Live auf Sputnik. Sputnik, Summer of Love. Gail Sun.

KSM.

of love. Gail Sun. In the mix. Sputnik. Summer of Love. Sonne, Mond und Sterne. Live. We'll be right back. from the mothership. 5 Sterne. Jetzt. Seit 10 Sekunden im Netz. Das Update mit Interviews und Picks. of Love. Sonne, Mond und Sterne. Jetzt live. Und das Ganze für Sputnik und für HRXXL mit Andrea, Milk and Sugar. Und wir haben sogar das Und am Start. Und der ist? Damien Carter. Was genau machst du dann bei Milk and Sugar? Ich bin das Glied, der alle zusammenhält. Denn ich bin das Und. Ohne den Und wäre es natürlich kein Milk and Sugar. Ja, siehst auch mindestens so schön aus wie so eine kleine Und-Schleife. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ihr war gerade als Live-Act auf der Center Stage und ich habe sowas echt selten erlebt. Die Leute haben so dermaßen abgefeiert und sogar davor gestanden und gewartet und es war der Hammer. Wie ist das für euch, dieses Gänsehaut-Feeling, wenn ihr das seht bei der Crowd? Ja, also am faszinierendsten ist heute, dass bei den Temperaturen, ich weiß nicht, 5 Grad haben wir oder 7 Grad, dass die Leute so super mitgehen. Ich weiß nicht, wenn ich da drin stehen würde, ich weiß nicht, ob ich wirklich so mitmachen könnte, aber ist fantastisch und ist sowieso sehr schöne Anlage hier, das ganze Fest. Ich habe Higher and Higher dann auch irgendwie mitbekommen. Wie ist das? Habt ihr das Gefühl, die Leute warten dann auch wirklich, dass der Track kommt, weil der ja nur ziemlich auch euer bekanntester ist? Ich glaube schon, aber wir haben in der Mitte ist Sabrina dann aufgetreten, hat den live gesungen und dann hat Steve nochmal gespielt. Ich glaube, es langt auch dann für 2 Stunden Set, 2x Higher and Higher. Dann, wir haben jetzt noch ein paar neue Songs, es kommt ein Album und ich glaube, wir sollten auch dann die neuen auch mal spielen. Das ist ein gutes Stichwort. Also vom Label Milk and Sugar gab es ja schon ein paar neue Sachen, aber nach Higher and Higher haben jetzt schon alle gewartet, dass auch eine neue Single kommt. Wann wird sie denn geben? Jetzt kommt, ist noch ein kleines Geheimnis rum. Die neue Single kommt Ende September. Kursiert gerade so ein bisschen im Underground und ist auch heute gelaufen. Leute haben schön drauf gefeiert und wir machen auch so ein bisschen Geheimnis drum. Wird noch die längsten Wochen laufen. Mit Sabrina haben wir auch drei oder vier Songs gemacht. Die sind sehr schön geworden fürs Album. Dann schauen wir einfach mal, was so die neuen Singles werden. Erstmal touren wir so ein bisschen durch den Sommer. Erstmal hi, du bist Sabrina, gell? Du bist gerade zu uns gestoßen. Hallo. Die süße Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Sabrina, die hat gerade die Vocals auf der Bühne gemacht. Englisch. Ja, ist nicht schlimm. Sag, ihr habt den neuen Titel dann heute auch getestet quasi? Ja, wir haben einen Titel getestet, der ist auf Promo-Vinyl gerade draußen, ist schon ein Riesenrenner in Ibiza. Wie gesagt, wir sagen noch nicht, was es ist, aber man hat gesehen, die Leute kennen ihn schon. Oh, wäre ich ganz nervös. Dann frage ich nochmal Damien alias und, sag mal, habt ihr da nicht so ein bisschen Schiss, die nach euch ein bisschen nass aussehen zu lassen, wenn ihr da so eine Show hinlegt? Kurze Antwort, nö. Das ist fantastisch, wunderbar. Dann danke ich euch ganz lieb und vor allen Dingen dir, Sabrina, wir sind jetzt ein bisschen knapp dran. Machen wir vielleicht später einfach nochmal was und würde einfach jetzt erstmal sagen, back to the music jetzt mit Blake Baxter an den Decks. Sonne, Mond und Sterne mit Sputnik. Sputnik, Summer of Love. Auch im Netz. www.sputnik.de Summer of Love. Blake Baxter. Blake Baxter. In the mix.